Ein Hirtenknabe findet die Steinkohle auf. Es war gegen Ende des 12. Jahrhunderts. Jörg, ein Hirtenknabe auf dem Schloss Planitz, trieb seine Herde auf die Weide. Die Gegend um den Schlossberg hatten die Tiere den Sommer über schon abgeweidet. Und darum zog er nun weiter ostwärts, etwa in die Gegend des heutigen Hammerwaldes. Der Himmel zeigte an diesen Tagen kein freundliches Gesicht. Nach den vergangenen warmen Tagen fühlte Jörg das kühle Wetter doppelt. Ihn fröstelte. Er wollte sich deshalb ein Feuerchen anzünden, um sich zu wärmen. Bald hatte er auch genügend dürres Holz gesammelt. Doch mit dem Feuer musste er sich heute plagen. Es wollte nicht so recht brennen. Jörg schichtete Steine um die Feuerstelle, um sie einigermaßen zu schützen. Die Steine brauchte er nicht zu suchen. Überall lagen schwarze, glänzende Steine umher. Von Zeit zu Zeit musste Jörg nach dem Vieh sehen. Wie leicht liefen die Tiere auseinander. Als er wieder einmal einen Ausreißer zur Herde zurückgetrieben hatte und er an seine Feuerstelle zurückkam, staunte er doch nicht schlecht. Die Steine, die er um die Feuerstelle geschichtet hatte, sie brannten. Ein Stein nach dem anderen wurde vom Feuer aufgezehrt, bis nur noch die Asche übrig blieb. Jörg holte daraufhin noch ein paar solcher Brocken und warf sie ins Feuer. Auch diese brannten und strahlten, wenn sie richtig glühten, eine herrliche Wärme aus. Nach dem Eintreiben berichtete er im Planitzer Schloss von seiner Entdeckung. Aber erst nachdem man sich selbst davon überzeugt hatte, glaubte man ihm. So soll ein Kuhhirt im Hammerwald zwischen Planitz und Keinsdorf die Zwickauer Steinkohle entdeckt haben.